ça a été hyper brutal. C'est choquant de voir ce type d'attitude, surtout dans des petites villes comme ça, tranquilles. On comprend pas, on comprend pas. C'est surréaliste. Déposer une rose, c'est pas grand-chose, mais... Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona, Contrabanda. Und wieder ist es Montag und wieder beginnt ein neues Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde einer alternativen Radiokultur. Seien Sie willkommen. Es ist die Woche vom 19. bis zum 26. Oktober 2020. Ein unglaublich grauenhaftes Attentat hat vor wenigen Tagen in Paris stattgefunden. Ein Mann wurde auf der Straße der Kopf abgeschnitten, nachdem er mit zahlreichen Messerstichen niedergestochen wurde, abgeschlachtet wie ein Vieh. Das Opfer dieser Bestialität war ein Lehrer gewesen, 47 Jahre alt, der versucht hatte, in seinem Unterricht das Thema Meinungsfreiheit und Toleranz zu thematisieren und dabei den Schülern als ein Beispiel unter anderem auch Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Die daraus folgende Hetzkampagne hat dazu geführt, dass der Mann praktisch als Freiwild in der Öffentlichkeit, in der muslimischen Öffentlichkeit, in der islamistischen Öffentlichkeit niedergehetzt und zur Vernichtung ausgeschrieben wurde durch eine Art Fatwa. Was hören wir? Wir hören die Empörung der Zivilgesellschaft in Frankreich. Wir hören die Menschen, die auf die Straße gehen, aber wir hören kaum linke Reaktionen auf diese Art von faschistischem, islamistischem Terror. Die Kolumne, die Sascha Lobo im Spiegel diese Woche schreibt, nennt er Stille und Verniedlichungsrassismus. Eine Kolumne, die eigentlich von allen Linken gelesen werden sollte, damit sie einmal sehen oder damit wir einmal sehen, mit welchem Monster wir es überhaupt zu tun haben und wie wir damit umgehen. Nach einem rechtsextremen Mord, nämlich so Sascha Lobo, ist Verlass auf linke Empörung in den sozialen Medien. Auf einen islamistischen Mord hingegen folgt Stille, linke Zerknirschtheit und manchmal sogar Schlimmeres. Wieder gab es einen offenbar islamistischen Mord. Lobo bezieht sich hier auf den Messerstechermord in Dresden am 4. Oktober, begangen durch einen syrischen Flüchtling. In vielen Medien wird diese Tatsache sogar noch verschwiegen. Es heißt dann einfach ein Mann. Soeben wird bekannt, dass der in Dresden getötete Mann Opfer eines Attentäters war. Was in sozialen Medien in den nächsten Stunden und Tagen folgen wird, ist ein trauriges, weil ritualhaftes Schauspiel. Damit meine ich nicht, so Herr Lobo, den daraufhin eskalierenden rechten Hass, sondern den Umgang oder besser Nicht-Umgang der linken und liberalen Zivilgesellschaft mit diesem mutmaßlich terroristischen Mord, der auf einer faschistischen Ideologie beruht, zum Großteil Schweigen. Kevin Kühnert hat dankenswerterweise bereits aufgeschrieben, dass die Linke in Deutschland sich mit diesem wohl blindesten Fleck beschäftigen und lautstark Positionen gegen den mörderischen Islamismus beziehen müsse. Das ist absolut richtig, aber kann nur der Anfang sein. Die Diagnose: Die deutsche Linke und auch die Liberalen und Bürgerlichen haben zweifellos versäumt, eine nicht-rassistische Islamismuskritik zu entwickeln. Das ist katastrophal genug. Aber in sozialen Medien wird sich nach dem Dresdner Mord, wie nach islamistischen Attentaten üblich, eine weitere, nämlich emotionale Dimension entfalten. Nach dem von Kühnert beschriebenen bitteren Schweigen bestehen die zögerlich eintreffenden linken Wortmeldungen nämlich aus einer eigentümlichen betretenen Traurigkeit, vergleichbar mit den Reaktionen auf eine Naturkatastrophe, gegen die man halt leider nichts, aber auch gar nichts tun kann. Man erkennt die Absurdität im direkten Vergleich. Auf einen rechtsextremen Mord folgt linke Empörung. Auf einen islamistischen Mord folgt eine stille, linke, kleine Zerknirschtheit, wie man sie Erdbebenopfern entgegenbringt. Manchmal sogar ergänzt durch Relativierungen. Zum Mord in Paris schrieb jemand ernsthaft: Ist nicht der Kapitalismus und sein Umgang mit armen Menschen und Ländern am islamistischen Extremismus schuld? Das ist nicht nur bizarr, geschichtsvergessen und stumpf. Es ist auch eine Form von Verniedlichungsrassismus, wenn man muslimischen Menschen und ganzen Ländern in toto die Verantwortung für ihr eigenes Handeln abspricht und stattdessen offenbar glaubt, alles, was auf der Welt geschieht, sei ausschließlich eine Reaktion auf den bösen Kapitalismus der weißen Europäer und Amerikaner. Regelmäßig beobachte ich, so Lobo, nach islamistischen Anschlägen, wie in Dresden als erste linke Reaktion die Sorge über daraus resultierenden rechten Hass. Der islamistische Hass wird so en passant ausgeblendet. Ich denke, dieser Unterschied resultiert aus einer heimlichen Hierarchisierung. Für viele Linke scheint es eine Menschenfeindlichkeit erster und eine Menschenfeindlichkeit zweiter Klasse zu geben. Bitter etwa nachzuvollziehen bei muslimischem Antisemitismus, der von links in Deutschland überraschend selten adressiert und manchmal sogar noch als Israel-Kritik wohlwollend einsortiert wird. Die meisten Linken, ich auch, so Herr Lobo, haben es anders erhofft. Aber es gibt einen islamistischen Radikalisierungsprozess unter Geflüchteten. Und er findet ziemlich sicher mit und in sozialen Medien und in bestehenden islamistischen Strukturen statt. Es ist keine Option, diese Tatsache in der Debatte von links elegant auszusparen und womöglich noch mit Islamisten gemeinsame Sache zu machen, weil man deren vorgebliches Eintreten gegen Rassismus für bare Münze nimmt. Manche behaupten, dass Schweigen käme daher, dass Linke Angst haben, bei jedweder Kritik des Islamismus als rassistisch gebrandmarkt zu werden. Das mag manchmal zutreffen. Meiner Ansicht nach steht dahinter aber eher Desinteresse einerseits und moralische Faulheit andererseits. Das Desinteresse besteht darin, sich von links selten bis gar nicht für die tatsächlichen migrantischen Sphären zu interessieren, die unendlich vielfältig und eigenständig und komplex sind. Stattdessen definiert man praktischerweise ohne nähere Nachfrage migrantisch geprägte Menschen und erst recht Muslime ausschließlich als zu schützende Minderheit, als irgendwie mitleidpflichtigen Migrantenmonolith. Das fehlende linke Interesse wird komplettiert durch mangelnden Dialog und genau deshalb konnte in Deutschland etwa eine gigantische, fast 20.000 Mann starke türkische rechtsextreme Bewegung entstehen, von der überraschend viele sonst lautstarke Linke nicht einmal gehört haben. Die moralische Faulheit wirkt noch schlimmer. In zu vielen linken Köpfen hat eine eigentlich schlichte Erkenntnis keinen Platz. Menschen können zugleich Opfer von strukturellem Rassismus sein und Täter in Sachen Menschenfeindlichkeit. Tara Sternenroth, eine so präzise wie smarte deutsch-iranische Beobachterin der politischen Szene aus linker Perspektive, hat zum islamistischen Mord in Paris getwittert. In Frankreich ist ein Lehrer hingerichtet worden, nachdem er die Mohammed-Karikaturen im Unterricht besprach. Und ich verstehe, dass nicht jeder etwas dazu schreiben kann und mag. Aber auch in meiner Timeline war es erstaunlich still zu diesem Thema. Ich kann nur sagen, der politische Islam und Rechtsextremismus sind sich sehr ähnlich in ihrer Ideologie, ihrem Vernichtungswillen und somit auch ihrer Gefährlichkeit. Eine Linke, die sich nicht geschlossen gegen beides stellt, ist nichts wert. Eine Auseinandersetzung ist ein Muss. Tara Sternenroth trifft einen essentiellen Punkt, nämlich die fehlende Bereitschaft allzu vieler deutscher Linker, Islamismus als eine faschistoide Bedrohung der liberalen Demokratie zu betrachten, die er ist. Der Artikel geht noch ein ganzes Stück weiter. Ich werde ihn nicht ganz verlesen bzw. ganz zitieren. Schauen Sie im Spiegel, er ist sehr interessant und wer glaubt, sich an die Nase packen zu müssen, der solle dies nun auch tun. Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. Die Feministin Alice Schwarzer schreibt hierzu in der neuen Ausgabe von Emma Folgendes. Zuerst schildert sie noch einmal den Mord, dann die zwei Schlachtermesser, dann den Hintergrund des 18-jährigen Tschetschenen, der als Schutzsuchender nach Frankreich geflüchtet ist, angeblich, einem gewissen Azorov. Und dann fragt sie, warum sind Abdulaks Eltern eigentlich aus Russland geflohen? Weil sie unterdrückt bzw. verfolgt wurden? Die innerhalb der Russischen Föderation Autonome Republik Tschetschenien kämpft seit fast 30 Jahren nicht nur um ihre Unabhängigkeit, sondern auch um den Gottesstaat. Bereits 1993 führte Tschetschenien die Scharia ein, Zwangsverschleierung inklusive, und richtet seither unter anderem untreue Ehefrauen hin. Im ersten Tschetschenienkrieg ging es noch um die Unabhängigkeit von Moskau. Im zweiten, gut munitioniert mit Petrodollars aus Saudi-Arabien, ging es bereits um die Etablierung eines islamischen Gottesstaates. Es folgte eine Terrorwelle in ganz Russland, die Hunderte von Toten kostete und die damals von so manchem im Westen zynischerweise Putin zugeschrieben wurde. In dieser Zeit gingen die Eltern des Täters nach Frankreich. Waren sie schon in Moskau aktive Islamisten gewesen? Seit der Zeit sind die tschetschenischen Brigaden ganz vorne an bei der Ausbildung der heiligen Krieger des islamischen Staates. Diese mafiös organisierten Söldner sind als besonders brutal und enthemmt berüchtigt. Tschetschenen, die aus Russland fliehen, können also eigentlich nur Islamisten oder Sympathisanten sein. Und so wie der 18-jährige Abdulak Azarov, der sich noch im friedlichen Evreux radikalisierte, vermutlich dank seiner Familie und via Internet. Die Tschetschenen waren für uns bisher im toten Winkel, sagt nun der französische Geheimdienst. Erstaunlich. Er könnte es schließlich seit 25 Jahren besser wissen. In dem von mir, so schreibt Alice Schwarzer, herausgegebenen Buch Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz, hatte ich schon 2002 einen Text des FAZ-Korrespondenten Lersch veröffentlicht, Titel Die Islamisierung Tschetscheniens. Was müssen da erst die Geheimdienste gewusst haben? Auch in Deutschland rücken die Tschetschenen erst 2016 in den Fokus der Geheimdienste. Auch hier gelten sie als häufig radikalisiert und gewaltbereit. Alice Schwarzer beendet ihren Artikel mit folgender Aussage. Gestern mailte mir meine über die Tat entsetzte algerische Kollegin Jamila, die in den 90er Jahren vor den Islamisten geflohen und 5 Jahre im Kölner Exil war, aus Algier. Hier sind alle entsetzt. Aber wir wundern uns nicht. Jahrzehntelang hat der Westen alles getan, um es diesen Fanatikern recht zu machen. Das Kopftuch ist in der Schule erlaubt. Frauentage werden in Badeanstalten eingerichtet. Beträume an den Universitäten eröffnet. Bei der Unterwanderung der Sitten und des Rechtsstaates durch diese Islamisten sah man untätig zu. Jetzt machen diese Fanatiker bei euch ihr Gesetz. Genauso ist es. Alice Schwarzer. Man kann über das Thema weiterlesen in dem Buch Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz, herausgegeben, Alice Schwarzer. Bei Kiwi ist es vergriffen, aber in Frauen Mediaturm noch zu bekommen. À Paris, la place de la République était Samuel. Il était prof et elle était Charlie. Leur voix rassemblée pour lutter contre la noirceur. Je suis Samuel. Les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo flottaient, omniprésentes, au-dessus des têtes rassemblées en masse pour la liberté d'expression et la laïcité. Samuel Paty les avait montrées, ces caricatures, à ses élèves, peu de temps avant d'être décapité. Ça n'est que des dessins. Et quand même qu'on puisse tuer pour ça, ça nous semble fou. Dans la foule, la cinéaste Nadia Elfani, qui a déjà été la cible des islamistes. Si aujourd'hui on s'attaque à un professeur de cette façon, c'est que plus rien ne va, quoi. Il est vraiment temps de réagir, vraiment temps de plus que résister. Ça fait des années qu'on hurle. Malgré la présence de nombreuses personnalités politiques dans tous les rassemblements organisés partout en France, aujourd'hui la parole est citoyenne. Pas de grands discours des dirigeants, ceux-là se feront plutôt ce mercredi lors d'un hommage national organisé à la mémoire de Samuel Paty. Merci beaucoup. Amélie, elle commence tout juste sa carrière de professeure d'histoire-géographie. Comme Samuel Paty l'a fait pendant toutes ces années, il lui revient d'éveiller ses élèves à la liberté de penser et de s'exprimer. Je continuerai de montrer des caricatures, je continuerai d'expliquer ce que c'est que la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de penser, la liberté de culte, la liberté de religion. Toutes les libertés, je continuerai à les enseigner, à expliquer pourquoi elles sont importantes. Der größte, anzunehmende Unfall! Die Menschheit ist die größte Plage, die es jemals gab. Wenn ihr wirklich helfen wollt, dann schaufelt uns ein Grab. Wir schwimmen in Meeren voller Müll, ersaufen mit Beton. Wir atmen Gift und Scheiße ein, kann es noch schlimmer kommen. Das ist der größte, anzunehmende Unfall. Super! Wir warten auf den nächsten Urknall. Könnten wir von vorne anfangen, die Erde würde uns gehen. Supergau! Wir warten auf die nächsten Urknall! Chernobyl! die verseuchten Nüsse haben wir richtig gut gemacht. Du schreit wie ein Reaktor, sagst täglich gute Nacht. Du willst die Welt umarmen und mit dir untergehen. Doch sie sagt danke, lass mal sein. Ihr seid am Arsch, ich bleib bestehen. Der größte anzunehmende Unfall. Super-Gau. Wir warten auf den nächsten Urteil. Könnten wir von vorne anfangen, die Erde würde uns gehören. Dann würden wir Hand in Hand noch einmal alles zerstören. Der größte anzunehmende Unfall. Super-Gau. Wir warten auf den nächsten Urknall. Das ist der größte anzunehmende Unfall. Super-Gau. Wir warten auf den nächsten Urknall. Wie immer an dieser Stelle ein interessantes Audio aus Le Monde Diplomatique. Mitleid mit dem Büffel, was Karl Kraus mit Rosa Luxemburg verbindet, von Jacques Bouvresse. Gegen Ende des dritten Kriegsjahres veröffentlichte der Wiener Schriftsteller Karl Kraus in seiner Zeitschrift Die Fackel die folgende Passage. Am 1. August 1914 hörte ich den Ruf, immer fester rinnen in die Glorie. Ich schämte mich, ein Nörgler zu sein, denn ich wusste damals schon ganz genau, dass die Zeit kommen werde für Aussi möcht i. Nur war ich zugleich ein solcher Optimist, dass ich das Datum für die Äußerung dieses Wunsches, der sich schon am 1. August 1915 fühlbar machen musste, auf den 1. August 1916 und nicht auf den 1. August 1917 festsetzte. In solchen Fällen lässt es sich aber nicht mit mathematischer, sondern nur mit apokalyptischer Genauigkeit arbeiten. Kraus formulierte hier seine Überzeugung, dass nur außerordentliche Vorstellungskraft, wie sie für das Denken in apokalyptischen Dimensionen bezeichnend ist, die totale Abwesenheit jeder Vorstellungskraft kompensieren kann, welche die Katastrophe des Weltkriegs erst ermöglicht hat. Kraus verwendete dabei die Sprache und stellenweise sogar den Wortlaut der biblischen Apokalypse, wenn er von dem unvorstellbaren Leid sprach, das der Krieg anrichtete, und von der Zerstörung, die der technische Fortschritt, die uneingeschränkte Macht des Geldes und das Streben nach Profit Mensch und Natur zufügen. Erst, so Kraus, haben die Märkte sich in Schlachtfelder und anschließend die Schlachtfelder in Märkte verwandelt, die Industrielle und Waffenhändler nun erobern und erschließen können. Für Kraus gab es keinen Zweifel, dass zwischen dem Blut und dem Nutzen ein Kausalnexus bestehe, mit der Folge, dass immer wieder Tausende von Menschen für den Nutzen und das Wohlergehen einiger weniger ihr Leben lassen müssen. Die Geringschätzung von Würde, Rechten und Leben der Menschen, deren Wert und Preis im Krieg auf spektakuläre Weise schwinden, ist untrennbar verbunden mit der Missachtung, die die gegenwärtige Menschheit ihrer Umwelt, insbesondere den Tieren, entgegenbringt. Es sind zwei Aspekte ein und desselben Entmenschlichungsprozesses, mit dem die Menschheit sich selbst den Gar ausmacht. In Kraus' Theaterstück »Die letzten Tage der Menschheit«, 5. Akt, 54. Szene, ist im Monolog des Nörglers von einem Problem die Rede, dem Kraus zentrale Bedeutung beimaß, von der Zerstörung, die der immer größere Papierbedarf für die Zeitungsherstellung in den Wäldern anrichtet, der Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Wachstum des Pressewesens, das scheinbar durch nichts mehr einzudämmen war, und der Dezimierung der Waldbestände hatte für Kraus durchaus symbolischen Charakter. Der Wunsch, die genaue Zeit festzustellen, die ein im Walde stehender Baum braucht, um sich in eine Zeitung zu verwandeln, hat dem Besitzer einer Harzer Papierfabrik den Anlass zur Ausführung eines interessanten Experiments gegeben. Um 7:35 ließ er in dem der Fabrik benachbarten Walde drei Bäume fällen, die nach Abschälung der Rinde in die Holzstofffabrik transportiert wurden. Die letzten Tage der Menschheit, Seite 637. Das Ergebnis des Experiments, die Verarbeitung der Holzstämme in bedrucktes Zeitungspapier, ging so schnell vor sich, dass die Zeitung schon um 11 Uhr vormittags auf der Straße verkauft wurde. Demnach hatte es nur eines Zeitraumes von 3:25 bedurft, damit das Publikum die neuesten Nachrichten auf dem Material lesen konnte, das von den Bäumen stammte, auf deren Zweigen die Vögel noch am Morgen ihre Lieder gesungen hatten. Der enge Zusammenhang, den Kraus zwischen der Entmenschlichung des Menschen und der Herabstufung der Natur zum bloßen Instrument erkannte, verbindet ihn mit Rosa Luxemburg. Kraus berichtet, er sei beim Lesen der Arbeiterzeitung auf einen der Briefe gestoßen, die Luxemburg im Dezember 1917 aus dem Breslauer Gefängnis an Sonja Liebknecht schrieb und die drei Jahre später, nach Luxemburgs Ermordung, publiziert wurden. Er schätzte und bewunderte diesen Brief nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen literarischen Qualitäten, sondern auch wegen der darin ausgedrückten Liebe zur Natur und der Empathie mit anderen Bewohnern der Erde, denen der Mensch ruhigen Gewissens Leid zufügt, vor allem mit den Tieren, die der Mensch sich untertan gemacht hat. Für beide, Rosa Luxemburg wie Karl Kraus, war der Zusammenhang zwischen dem, was sie in diesem Brief ausführte, und dem, was der Krieg mit sich brachte oder vielleicht auch nur sichtbar machte, augenfällig. Luxemburg beschreibt, wie eine Aufseherin im Gefängnishof einen Soldaten zur Rede stellt, der brutal auf einen entkräfteten Büffel einprügelt, der eine viel zu schwere Last ziehen soll. Ob er denn kein Mitleid mit dem Tier hätte, fragt sie. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortet er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Über die Büffel, die man als Kriegstrophäe aus Rumänien mitgebracht hatte, heißt es in Rosa Luxemburgs Brief weiter, sie wurden furchtbar geprügelt, bis das für sie das Wort gilt, vae victis. An 100 Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein, dazu bekommen sie, die an die üppige rumänische Weide gewöhnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Für Rosa Luxemburg repräsentiert die Szene im Gefängnishof das Antlitz des Krieges. Derweil tummelten sich die Gefangenen geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus. Der Soldat aber streckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Und der ganze herrliche Krieg zog an mir vorbei. Das Ergreifende an diesem Brief ist die spontane Solidarität zwischen der Gefangenen, auch sie ein Kriegsopfer, weil sie vor allem wegen ihrer radikalen Opposition in Haft saß, und dem anderen Opfer, dem gequälten Tier. Das Tier nimmt menschliche Züge an und wird zum Leidensgenossen. Und eines, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor und das Tier blickte mich an, mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid zuckte. Edward Timms spricht in seiner Kraus-Biografie von beachtlichen Parallelen zwischen Kraus und Luxemburg. Bei beiden entdeckt er die Vision einer Urharmonie als Gegenentwurf zum Bild der blutigen, kämpfenden Natur, die so oft als Legitimation für militärische Konflikte und rassistische Herrschaft bemüht wurde. In der Ausgabe Nummer 462 bis 471 der Fackel stellt Kraus sich die Frage, wie wohl die Hunde ihren Krieg und den fast vollständigen Entzug von Nahrung und Fürsorge ertragen haben. Vielfach werden jetzt, namentlich von der Montagsjournalistik, die Hunde angegriffen, weil sie den Menschen das Essen wegnehmen. Diese Vorwürfe sind unbegründet. Ganz abgesehen davon, dass ich einem Hund das bisschen Essen viel mehr gönne als jedem Journalisten, ist es mir bekannt, dass die meisten Menschen noch immer mehr zu essen haben als die meisten Hunde, die doch untereinander nicht Krieg führen und für den von den Menschen verschuldeten Zustand nicht verantwortlich sind. Denn wenn es auch in vereinzelten Fällen vorkommen mag, dass ein Hund einem Menschen das Essen wegnimmt, so revanchiert sich der Mensch in zahlreichen Fällen damit, dass er den Hund auffrisst. Das Umgekehrte ist noch nie der Fall gewesen, wiewohl es keineswegs feststeht, ob das Essen, das der Hund verzehrt, mit größerem Recht dem Menschen gehört und ob nicht der Mensch dem Hund das Essen wegnimmt, ist bisher tatsächlich kein einziger Fall beobachtet worden, dass der Hund den Menschen gegessen hat. Dies mag daher kommen, dass das Fleisch einer Gattung, deren Angehörige mit giftigen Gasen aufeinander losgehen, der besseren Kreatur widersteht. Rosa Luxemburgs und Kraus' Protest richtet sich gegen jenen Blick auf die Tierwelt, der in ihr lediglich Härte und Grausamkeit als vermeintliches Naturgesetz erkennt, dass der Mensch sich wieder zu eigen machen müsse. Hitler wird sich später auf dieses angebliche Gesetz berufen. In der Natur geht das, was keine Lebenskraft hat, von selbst zugrunde. Nur der Mensch pflegt das Lebensschwache. Diese Sichtweise überträgt einige der abscheulichsten, aber auch ureigensten Eigenschaften der Menschheit auf die Tierwelt. Da wäre es für den Menschen schon ein beträchtlicher Fortschritt, wenn er versuchen würde, nicht bestialischer oder niederträchtiger zu sein als die Tiere. Das Thema war für Kraus so wichtig, dass er immer wieder darauf zurückkam. Unter der Überschrift Hunde, Menschen, Journalisten druckte er in der Fackel eine Reihe von Textauszügen ab, die sich positiv oder ablehnend auf Tierrechte bezogen. Erwartungsgemäß stellte Kraus Arthur Schopenhauer als ehrenvolles Vorbild heraus, dem es nachzueifern gelte. Spinoza dagegen, dem auch Schopenhauer schon kategorisch widersprochen hatte, bekam die Rolle des Bösewichts. Er vertritt in seiner Ethik die Auffassung, die Tiere seien keineswegs Verwandte und erst recht keine Gefährten des Menschen, sondern Werkzeuge, die wir mehr oder weniger nach Belieben für unsere Bedürfnisse und Interessen benutzen dürfen. Alles andere, was es außer den Menschen in der Natur gibt, zu erhalten, fordert darauf die von unseren Nutzen abzielende Vernunft nicht. Vielmehr lehrt sie uns, es je nach seiner mannigfachen Brauchbarkeit zu erhalten, zu zerstören und auf jedwede Art unserem Nutzen anzupassen. Schopenhauer hält Spinozas Auffassung für unbegreiflich und abwegig und erklärt sie sich damit, dass Spinozas Denken von der Bibel geprägt sei. Insbesondere dem göttlichen Gebot im Buch Genesis, dass der Mensch sich die Erde und alle Lebewesen darauf untertan machen solle. Er hält dagegen, dass das Tier im Wesentlichen und in der Hauptsache durchaus dasselbe ist, was wir sind. Die Welt ist kein Machwerk und die Tiere kein Fabrikat zu unserem Gebrauch. Es mag merkwürdig anmuten, dass Kraus im Sommer 1916, der Krieg währte damals schon fast 2 Jahre und hatte ein furchtbares Ausmaß erreicht, so nachdrücklich auf die gebührende Achtung vor den Tieren bestand. Aber ihm lag daran, dass seine Leserschaft begriff, wenn die Menschheit meint, sie könne dieses Problem als unerhebliche Nebensache abtun, irrt sie sich. Bei der Beantwortung der Frage, was die Katastrophe des Ersten Weltkriegs möglich machte, müssen die bestimmenden Charakteristika und wesentlichen Faktoren der Gesellschaften, die sie hervorgebracht haben, einbezogen werden. Wahllose und maßlose Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt und den Schäden, die ihr der Mensch mit seiner Gier zufügt, und die fehlende Achtung vor den Tieren. Dazu eine bewusste, hartnäckige Risikoblindheit, das alles geschah und geschieht unter dem Vorwand, die Lebensbedingungen unserer Spezies immer mehr zu optimieren, bis es unmöglich wird, das Leben anderer Spezies und das Leben überhaupt zu erhalten. Aus dem Französischen von Andreas Bredenfeld. Jacques Bouvresse ist Philosoph. Le Monde Diplomatique Mixtape. Einmal im Monat informiert die Le Monde Diplomatique, deutsche Ausgabe, über alle Entwicklungen in der internationalen Politik. Im BytefM Mixtape der LMD schlagen wir den Bogen von der Politik zur Musik. Informativ, assoziativ, Diplomatique. Das LMD Mixtape. Alle 4 Wochen, immer am 2. Donnerstag im Monat, von 12 bis 13 Uhr auf BytefM. Verfassungswidrigkeit. Gesundheit ist primär. Gesundheit geht vor. Wir gehen nicht mehr zum Arzt, sondern nur noch ins Labor. Sie tragen die Maske mit Vorbehalt. Und seid ihr nicht willig, ja, dann brauchen wir Gewalt. Es lebe die Demokratie. Demokratie. So frei wie jetzt waren wir noch nie. Waren wir noch nie. Es lebe die Toleranz. Wer anders denkt, hat Contrabanda FM, una radio libre e independiente. Exigimos a los gobiernos que abandonen la guerra contra sus pueblos. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Fase, lo que fase, aquí estamos. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 180. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. In unserer heutigen Episode möchte ich mich einem Schauplatz zuwenden, der weniger bekannt ist, dem Norden, Santander. Sehen wir uns einmal im Lager der Frankisten um. Im Norden ist unterdessen die Offensive der Nationalen gegen Santander in Gang gekommen. Sie zu verhindern bzw. möglichst viele Truppen um Madrid zu binden, ist eine Absicht der Schlacht bei Brunete gewesen. Nachdem aber diese Offensive der Republikaner gescheitert ist, kann Franco daran gehen, die letzten Landstreifen im Norden in seinen Besitz zu bringen. Der französische General Duval notiert: Am 14. August 1937 begann die Offensive längs der ganzen Front. Nach einer mehrstündigen Vorbereitung, bei der Artillerie und Luftwaffe wie stets zusammenwirkten, ging die Infanterie vor. Sie traf allerdings auf heftigen Widerstand. Die Italiener kamen im Anfang aus verschiedenen Gründen nur langsam vorwärts. Der wichtigste, ja, der entscheidende Angriff hatte zum Kampfziel den Maddalena-Berg. Aber dieser Berg wurde stark verteidigt. Unterhalb des Kammes war, wie stets in voller Sicht, ein tiefer Schützengraben mit einem dreifachen Drahtverhau davor gezogen worden. Ein jeder Drahtverhau besaß, wirklich und wahrhaftig, eine Tiefe von ganzen 3 Metern. Aber die Artillerie, über die die Italiener verfügten, war gering. Sie bestand hauptsächlich aus Gebirgsbatterien mit 65 mm Kanonen, deren Wirkung verhältnismäßig matt war. Die 149 mm Kanonen konnten in diesem Gelände unmöglich folgen. Der Erfolg des Angriffs auf den Maddalena hing zum guten Teil von dem Umfassungsmanöver ab, das die Abteilung 9 über die Abhänge von Zarzuza und des Otero vollführte. Dieser Marsch mitten durch das Hochgebirge war sehr beschwerlich und langwierig. Diejenigen Infanterieeinheiten, die in einem weniger schwierigen Gelände kämpften, handelten mit großer Planmäßigkeit. Man hatte die Bataillone Schulter an Schulter aufgestellt und einem jeden eine Frontbreite von nicht mehr als 350 Metern zugewiesen. Jedes Bataillon setzte im Allgemeinen nur eine Kompanie ein, gliederte die anderen in der Tiefe und befolgte ein Ablösungsschema, in dem es lange auf sich selbst gestellt bleiben konnte. Man war der Ansicht, dass jedes Bataillon es auf diese Weise sehr viel einfacher hätte. Da es aber an Karten fehlte, so hatte man jeder kleinen Einheit eine perspektivische Skizze des Abschnitts gegeben, in dem sie eingesetzt werden sollte. Diese Abschnittsskizzen, die sehr leicht zu lesen waren, ich urteile nach jener für die Zone Sonfio, Martha Maddalena, die vor mir liegt, waren in zahlreichen Exemplaren vervielfältigt und weitgehend verteilt worden. Sie vermittelten einem jeden Mann eine allgemeine Vorstellung des Geländes und ermöglichten ihm die Orientierung durch Wiedererkennung der auffallendsten Erhebung. Am 15. August bemächtigte sich die Division Schwarze Flammen des Maddalena. Ihre Linke erreichte Balneario de Carconte. Der Division 23. März gelang es, die ganze Ausbuchtung bei Munia zu beseitigen. Ihre Vorhut stand auf der Linie Via Mediana-Brisia. Gleichfalls am Abend des 15. August erschien die 4. Brigade von Navarra vor den Toren von Reynosa. Die 5. Brigade von Navarra und die halberste Brigade von Kastilien nahmen von beiden Ufern des Ebro aus die ganze südliche Hälfte der Tasche. Während eine Front der Nationalen vom Gebirgskamm der asturischen Randgebirge nach Norden auf die Küste vorstößt, geht eine andere Abteilung an der Biskaya-Küste entlang in der Küstenebene nach Westen vor. Diese Heeresgruppen versuchen, die 20 baskischen Bataillone durch Zerstörung der Vormarschwege aufzuhalten. Duval berichtet weiter. Die Zerstörungen, so gründlich sie waren, hielten die Sieger nicht mehr auf. Allerdings verrichteten die italienischen Genietruppen, Pioniere, wahre Wundertaten. Alle Brücken waren vernichtet, die Hohlwege mit Felsen blockiert und mit Minen belegt. Unverzüglich wurde ein Bauplatz geschaffen, auf dem die Arbeit Tag und Nacht nicht ruhte. In jedem Fall wurde eine sofortige Abhilfe ersonnen und durchgeführt. Mit bewundernswerter Schnelligkeit stellte man, bald durch einen Ersatzweg, bald durch Ausbesserung des Schadens voller Tateneifer, Könnerschaft und Erfindungsgabe, einen Durchgang wieder her, der sodann fortschreitend verbessert wurde. Der Marsch auf Santander begann am 19. August. Am 20. erreichten die Spanier Saja und Bárcena. Die Italiener waren sogar schon in Ontaneda und Celaya. Am 22. standen die Vortrupps in Valle de Cabernica, Los Corrales, Corbera und Santibáñez. Am 24. zogen die Spanier in Torre la Vega ein. Die Italiener gelangten nach Vargas und Saron. Am Abend rief die Bevölkerung von Santander die Nationalen herbei, die am 25. in die Stadt einmarschierten. Die Spanier gingen westlich von Torre la Vega und nördlich von Cabezón de la Sal bis zum Meer vor. Alle Ausgänge nach Westen waren somit abgeriegelt. Der Feind hatte keinen Rückzugweg mehr. Die Armee von Santander sah sich zur Übergabe gezwungen. Die baskischen Bataillone ebenfalls. Nach Beginn ihres Rückzuges bemerkten sie, dass die Brigade der Schwarzen Pfeile und die Brigaden von Navarra ihnen auf den Fersen blieben. Zur gleichen Zeit erfuhren sie den Fall Santanders. Sie streckten die Waffen. Insgesamt machten die Nationalen 50.000 Gefangene. Das Unternehmen gegen Santander war jenem gegen Bilbao dadurch überlegen, dass es ohne Aufenthalt und Zeitverlust vonstatten ging. Ohne Übertreibung darf gesagt werden, dass seine Durchführung blitzartig erfolgte und es sich in dieser Hinsicht den berühmten Beispielen der Kriegsgeschichte anreiht. So nimmt sich der Blitzkrieg im Norden in den Augen eines als Beobachter auf Seiten der Nationalen beteiligten französischen Generalstabsoffiziers aus. Nun schildert ein Hauptmann der spanischen Infanterie, der auf Seiten der Republik steht, den letzten Akt der Kämpfe in Asturien. Am 1. September 1937 beginnen unter General Aranda die Nationalen einen Angriff gegen den letzten Flecken Land im Norden, der noch im Besitz der Republik ist. Hier probt die Legion Condor die Technik des Bombenteppichs. Am 21. Oktober fällt die letzte Hafenstadt Gijón. 18.000 Republikaner entkommen in die Berge Leons und setzen dort einen Guerillakrieg gegen die Franco-Truppen fort. Der republikanische Hauptmann Chapuis beschreibt seine Flucht aus dem letzten Kessel aufs Meer hinaus. Nach der Zerstörung der schönen Stadt Gijón durch die feindlichen Flieger, die mit dem Verbrennen des Benzindepots, der Zerstörung des Bahnhofs und des Elektrizitätswerkes begann, war es uns unmöglich, die Front zu erreichen. Es blieb uns ein einziger Weg, das Meer. Jedoch hatten wir keine Kriegsschiffe und die Frachtschiffe waren zu klein, um so viele Menschen retten zu können. Zuletzt fanden wir doch noch ein Kriegsschiff, Le Ciscard, welches uns im Kampf im Norden große Dienste geleistet hatte. Es war bereit, die Verwundeten und die Kämpfer aufzunehmen, aber der Feind wachte. Mit 9 Geschützen beschoss er das Schiff, bis es kenterte. Einige Matrosen konnten sich auf Rettungsboote retten, bis ein englisches Panzerschiff, das 50 Meilen weiter lag, ihnen zu Hilfe eilte. Der Gouverneur Bellarmino Thomas musste wie alle anderen mit einem Fischerboot Frankreich zu erreichen suchen. Eine motorisierte Kolonne rückte vor, und im Augenblick, als ich in einen Wagen sprang, um den Hafen zu erreichen, traf mich eine verirrte Kugel in den Bauch. Mein Freund half mir. Mit der einen Hand den Revolver, mit der anderen das Steuer haltend, gelang es uns durchzukommen. Es blieben nur noch einige Fischerboote. Einige Sturmtruppen und der Kommandant der 8. Artilleriebrigade schlossen sich uns an, und zusammen gelang es uns, mit 2 Maschinengewehren, je einem Gewehr pro Mann und etwas Munition an Bord zu kommen. Niemand von uns konnte steuern. Doch es gelang uns loszufahren. In der Kabine fanden wir einen Kompass, ein Fernrohr, aber keine Navigationskarte. Und eine solche um 3 Uhr morgens an diesem 22. Oktober zu finden, war unmöglich. Wir verließen den Hafen. Wir waren 12 Männer und 4 Frauen an Bord. Das Boot war 14 Meter lang und machte 10 Meilen in der Stunde. Es war eine schöne Nacht mit hellem Mondschein. Wir fuhren längs der Küste. Plötzlich traf uns das Licht eines Scheinwerfers. Ein Schrapnell pfiff vorbei. Etwa 3 Meter vom Kamin entfernt explodierte es. Ein zweites explodierte 200 Meter weiter. Das Meer war bewegt. Der Heizer gab Volldampf, dichten Rauch verbreitend. Die feindliche Artillerie konnte nicht mehr gut zielen. Nach dem 8. Schrapnell stellte sie das Feuer ein. Auf der Höhe von Marca, das die Basis der Franco-Marine bildet, kam uns ein Schiff entgegen. Es war ein entscheidender Moment. Etwa 20 Meter von uns entfernt fragten sie auf Spanisch, »Wohin geht ihr?« Und ich antwortete auf Französisch, »Nach Marca!« »Was führt ihr?« »Fische!« Das Boot umkreiste uns langsam und leuchtete unser Deck an. Dann, zu unserer größten Überraschung, änderte es die Richtung und entfernte sich. Wir entschlossen uns mit größter Schnelligkeit, das Weite zu suchen. Alle waren krank und erschöpft. In der Eile hatten wir das Wichtigste vergessen, die Nahrung. Ohne Wasser, nichts zu essen, ohne Seegarten verloren wir die Richtung. Einer von uns behauptete, man müsse immer mehr nach rechts fahren. Man sah nichts als schwere schwarze Wolken, und wir schwammen schon 2 Tage auf dem weiten Ozean, 2 Tage ohne Wasser und ohne Essen. Gegen 4 Uhr nachmittags erklärte uns der Heizer, dass der Kohlenvorrat nur noch 1 Stunde reiche. Wir meinten, es müssten noch 4 Stunden bis La Rochelle sein. Was tun? Alles, was auf dem Boot aus Holz war, die Treppen, Türen und so weiter, wurden zerhackt, um heizen zu können. Wir machten nur noch 5 Kilometer in der Stunde. Wieder wurde es Nacht. Ein Gewitter brach los. Wir wurden bis auf die Haut durchnässt. Endlich, endlich landeten wir mit großer Mühe in La Rochelle. Ich wurde operiert und die Kugel entfernt. Man wies uns in einen Saal der Gewerkschaft ein und gegen 6 Uhr brachte man uns Kaffee mit Zucker und ein kleines Stückchen Brot. Mittags gab es wieder Kaffee. Ein Dutzend Gendarme kam. Wir verlangten zu essen. »Wir haben nichts«, war die Antwort. Und diese Leute hatten das Herz, uns halbtot bis abends liegen zu lassen. 2 unserer Freunde wurden ohnmächtig und man musste sie ins Hospital überführen. Tags darauf brachte uns ein Zug an die katalanische Grenze nach Puigcerdà. Unterwegs in Bordeaux bekam jeder von uns ein Sandwich. Auf den Bahnhöfen bewachte eine Gendarmerieabteilung den Zug auf beiden Seiten. Bei der Ankunft in Puigcerdà aber herrschte große Freude, denn jetzt ging es erneut in den Kampf für die Republik, für die Demokratie, für die Freiheit. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 180, eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten«, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch. Im Original erschienen 1967 im Karl Rauch Verlag Düsseldorf, als Taschenbuchausgabe beim Deutschen Taschenbuchverlag GmbH in München 1971. No pasarán. Pasaremos. Schlaraffenland, baut den Himmel auf den Strand, baut euch einen fetten Joint, baut euch einen besten Freund, baut tausend und eine Nacht, baut so lange bis es kracht, baut aus Blumen und aus Schrott, baut den lieben Gott, baut wieder auf! Finale, baut die Internationale, baut die Beatles wieder auf, Johnny Cash, den baut ihr auch, baut das Wendland ohne Lager, baut Paraden ohne Schlager, baut die Nacht auf den Asphalt, baut euch Freiheit ohne Halt. Bis klotzen und nicht kleckern, wer nicht baut, darf auch nicht meckern. Sie hören Niemandsland 91.4 in deutscher Sprache bei Contrabanda FM in Barcelona. Niemandsland, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Ja. Pero no me voy a meter dentro, eh? Están demasiado densos. Die Plaza San Jaume ist rappelvoll. Es sind die Besitzer von Kneipen, Restaurants, die hier demonstrieren, von Diskotheken. Ein lautstarker Chor, eine Menge. Die Menge steht seltsamerweise dicht an dicht. Die Gesichter sind in Richtung Generalitat-Palast gerichtet. Und es ist wirklich unglaublich. Die Leute stehen sehr dicht, Social Distancing null. Ich lese mal ein paar Plakate. Man sieht hier Ossi en Fallada, also es geht hier um die Freizeitgestaltung der Leute. Hier steht zum Beispiel auf einem Transparent: Bailar es cultura y salud. Tanzen, das sind die Diskothekenbesitzer, sagen, ist Gesundheit und Kultur. Und so hat also jede Gruppe und jedes Restaurant ihre und seine Parolen, die hier den Regierenden hingehalten werden, auf Transparenten. Ich tippe mal, auf dem Platz passen so vielleicht 2000 Leute, vielleicht ein bisschen weniger. Der Platz ist voll. Ich werde jetzt kein Bad in der Menge nehmen. Der Platz ist einfach zu voll. Und ich werde also mit dem Testimonio von unserem Freund aus dem Club de la Empanada werde ich gut sein lassen. Dia 16 Oktober. Hoy. Ich bekomme hier den Besitzer des Restaurants El Club de la Empanada vors Mikro. Hallo, Josemi. Heute demonstrieren jede Menge Leute. Es sind Besitzer von Kneipen und Restaurants, nicht wahr? Ja. Und die Arbeiter, klar, die Arbeiter. Was fordert ihr? Basicamente. Gut, also grundsätzlich, dass man die Schließungsmaßnahmen nochmal überprüft, dass man Kontrollen einführt, denn es gibt einen Großteil der Branche, der sich an die Regeln hält, ein anderer Teil aber nicht. Und wir können nicht alle für die Sünden einiger büßen. Und wo die Schließung schon einmal da ist und wir schon so lange mit den Problemen zu tun haben, fordern wir richtige Hilfen, nicht nur verbale. Richtige Hilfen wäre ein Finanzausgleich für die Einnahmeausfälle wegen der Covid-Schließungen, nehme ich an. Ja klar, ich persönlich habe 70-75% Einnahmeausfall. Und auch, wenn ich anerkenne, dass ich einen Teil des Ausfallgeldes bekommen habe, also ein Teil der Hilfe sind gestundete Zahlungen seit April und ein Teil dieser Unterstützungen sind fällige Gewerbesteuerzahlungen, ein anderer Teil sind Beihilfen für Mietkosten. Also wenn wir hier über diese Hilfen sprechen, dann sollten sie real sein und nicht mit allzu viel Bürokratie verbunden sein. Und man sollte uns nicht das Leben schwer machen mit indirekten Hilfen, besser direkte Hilfen. Ich spreche hier mit dem Inhaber des Clubs, der Empanada, in der Dagueria-Straße. Also viel Erfolg und ich hoffe, dass bis zum Monatsende alles wieder geklärt sein wird. Und ich bin eine Kundin, die eine Empanada abholt, denn die kann man bestellen. Ja, mir hat man gesagt, das seien die besten Empanadas der Stadt. Stimmt das? Ja, die sind die allerbesten. Also ich bin nicht die geeignetste Person, um das zu sagen, aber das sagt meine Mutter. Und wenn sie das sagt, dann ist das das Amen in der Kirche. Danke, viel Erfolg und nieder mit dem Covid, diesem bösartigen Biest. Tschüss. Empanadas por encargo, que me han dicho las mejores empanadas de la ciudad. ¿Es cierto esto? Buenísimas, buenísimas. ¿Es cierto? Hombre, yo no soy quien para decirlo, pero lo dice mi madre. Si lo dice mi madre, va a misa. Muy bien, muchas gracias. Yo no puedo compararlas porque solo las como aquí. Venga, éxito y abajo con este COVID, este bicho abajo tan malicioso. Venga, gracias. Prinzessin, Pippi Langstrumpf oder Fee. Gaukel mit einer Zahnspange, hieße gerade Füße im Schnee. Oma Sommer Spaß und ihr lispelt hast du auch. Die Fantasie mal Überstunde und ihn öfters mit dir durch. Schlagfertig und rotzfrech. Miesen Schrammer an der Knie. Ja, ihn kennt für immer, langweilig oder nie. Ob die große Schwester, hast du notfalls ob ihr passt. Ihr war wie Pech und Schwefel, unverträumt, als ob ihr kratzt. Josie, sorry, mittlerweile. Josephine, denn sie sind wunderschöne Frau. Kind der Liebe, was weiß ich ganz genau. Josie, mittlerweile Josephine. Mittlerweile weißt du selbst, wo lang geht und wer nicht. Kein Problem, Mama, kennst du ziemlich jeden Trick. Und für alle Fälle, selbstverständlich doch nicht brat. Falls du der Mann sein sollst, ruf Papa, ich bin da. Josie, sorry, mittlerweile Josephine, denken sie eine wunderschöne Frau. Kind der Liebe, was weiß ich ganz genau. Josie, mittlerweile Josephine. Ich weiß nicht, ob ich immer der war, den du dir gewünscht. Von lauter Rock'n'Roll zu viel verpasst. Jetzt stehst du bei den Füßen und ich bin stolz auf dich. Josephine, kleiner Spaß. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 19. bis zum 26. Oktober 2020. Paris. Nach dem Mord an einem Lehrer in Frankreich greift der Staat nun hart durch. Frankreichs Staatsführung will zeigen, dass die Republik auf die islamistische Terrortat reagiert. Am Montag gab es vielerorts Razzien. Die Angst wird die Seiten wechseln. Das hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Sonntagabend erklärt und sich dafür ausgesprochen, stärker gegen Radikalisierung vorzugehen und die Sicherheit an Schulen zu verbessern. Bei einem Verteidigungsrat hatte er sich mit mehreren Ministern über eine staatliche Gegenoffensive gegen den islamistischen Terror beraten. Bereits am Montag hat die Polizei in Frankreich vielerorts Durchsuchungen bei islamistischen Organisationen und bei Ausländern vorgenommen, die der Nähe zum religiösen Extremismus verdächtigt werden. Innenminister Gérald Darmanin sagte am Montag, es seien Dutzende Einzelpersonen betroffen. Es gebe etwa 80 laufende Untersuchungen. Der Innenminister prüft demnach ein Verbot von etwa 50 Vereinigungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Die Französische Republik war am Freitag durch ein brutales Attentat gegen einen Lehrer in Conflans-Sainte-Honorine an einer Schwachstelle getroffen worden. Der Geschichtslehrer Samuel Paty hatte Anfang Oktober Karikaturen des Propheten Mohammed aus dem Satireblatt Charlie Hebdo im Unterricht gezeigt. Am Freitagnachmittag kam es dann zu dem Angriff auf den Lehrer, bei dem er von einem Attentäter mit einem Messer attackiert worden war. Der Täter hat ihm den Kopf abgeschnitten und die Bilder dann ins Internet gestellt. Zehntausende waren am Sonntag in Solidarität mit den Lehrerinnen und Lehrern, die täglich im Unterricht die Grundwerte verteidigen, auf die Straße gegangen. Viele erwarten nun von der Staatsführung starke Taten. Insgesamt 11 Personen sind seit dem Mordanschlag auf Samuel Paty am Freitag festgenommen worden. Unter ihnen befanden sich zunächst die engsten Verwandten des von der Polizei erschossenen Attentäters Abdullah Anzorov, aber auch 2 Personen, denen jetzt eine aktive Rolle bei der Hetze gegen Paty im Internet angelastet wird. In einem Fall handelt es sich um den Vater einer Schülerin, der auf Facebook den Lehrer wegen einer angeblichen Islamophobie als Schurken attackierte und ihn mit vollem Namen und Adresse angeprangert hatte. Die 2. Person ist ein den Behörden bekannter Hassprediger aus Marokko, der aber auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt. Ihm wirft Innenminister Gérald Darmanin vor, den Lehrer mit einer sogenannten Fatwa quasi zum Freiwild für Fanatiker erklärt zu haben. Beiden droht ein Prozess wegen Anstachelung von Hass und Beihilfe zu Terrorismus. Darmanin hat am Montag zudem als erstes die Festnahme von 231 in Frankreich lebenden Personen angeordnet, die wegen ihrer Sympathien für die Islamisten oder ihrer Hetzbotschaften bereits in der sogenannten S-Kartei, S wie Staatssicherheit, der potenziellen Feinde der Republik registriert sind. Die Ausländer unter ihnen sollen in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Doch diese Staaten lassen sich oft lange bitten, die Menschen wieder bei sich aufzunehmen. Viele der mutmaßlichen Extremisten haben zudem auch die französische Staatsbürgerschaft. Diese kann ihnen in gewissen Fällen aberkannt werden, außer sie würden dadurch Staatenlose. Die von Darmanin angekündigte Razzia gegen mutmaßliche Sympathisanten des Dschihad in Frankreich soll der Öffentlichkeit zeigen, dass die Republik reagiert. Sie ist mit der Hoffnung verbunden, dass die Maßnahmen eine abschreckende Wirkung haben könnten. Seit der Zeit des Ausnahmezustands nach den Anschlägen von 2015 verfügt Frankreich über beträchtliche Möglichkeiten zur Überwachung und Verfolgung von Terroristen. Auch gibt es seit 2004 ein Gesetz gegen Aufruf zu Hassgewalt und Rassendiskriminierung im Internet, das es ermöglicht, gegen solche Postings in den sozialen Netzwerken vorzugehen. Präsident Macron möchte aber noch weitergehen und dazu bräuchte er neue Gesetze. Er hatte vor 2 Wochen in einer Rede im Pariser Vorort Le Mureau, nicht weit von Conflans-Sainte-Honorine entfernt, dem Separatismus islamistischer Extremisten den Krieg erklärt. Im Visier hat er muslimische Vereinigungen, namentlich der Salafisten und Privatschulen, die Jugendliche von der Republik ihren Gesetzen und ihren Grundwerten isolierten. So soll in Frankreich das Recht, die eigenen Kinder zu Hause zu unterrichten, weitgehend eingeschränkt werden. Ohne dass dies gesagt wird, sind dabei gewisse inoffizielle Koranschulen und selbsternannte Imame gemeint. Eine entsprechende Gesetzesvorlage war für Anfang Dezember geplant. Sie soll nun im Eilverfahren ausgearbeitet und dem Parlament vorgelegt werden. Viel mehr Zeit wird es erfordern, in ausgegrenzten Vorstadtquartieren für eine desillusionierte Jugend, bei der die islamistische Hasspropaganda auf Gehör stößt, das Versprechen der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit der Republik einzulösen. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda, and Niemann's Land. Mehr Menschen arbeiten für einen Niedriglohn. Wiesbaden. In Deutschland hat im Frühjahr 2018 rund jeder 5. abhängig Beschäftigte für einen Niedriglohn gearbeitet. Damit wurden fast 8 Millionen Jobs unterhalb der Schwelle von 11,05 Euro brutto pro Stunde entlohnt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Das waren fast 400.000 Niedriglohnjobs mehr als 4 Jahre zuvor. Besonders verbreitet sind niedrige Stundenlöhne im Handel und im Gastgewerbe. Musik. Thema islamistischer Terror in Europa 2. Dresden. Die tödliche Messerattacke auf zwei Touristen am 4. Oktober in Dresden hat möglicherweise einen dschihadistischen Hintergrund. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen gegen einen 20 Jahre alten Syrer übernommen, der am Dienstagabend gefasst worden war. Es stehe eine islamistisch motivierte Tat im Raum, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Mittwoch mit. Am 4. Oktober war ein 55-Jähriger aus Krefeld in der Dresdner Altstadt angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann starb im Krankenhaus. Sein 53 Jahre alter Begleiter aus Köln überlebte die Attacke. Berlin. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie führt Berlin nun auch auf Märkten im Freien sowie für 10 stark frequentierte Einkaufsstraßen Maskenpflicht ein. Zusätzlich würden die Regeln für private Zusammenkünfte weiter verschärft, kündigte die Gesundheitssenatorin der Hauptstadt, Dilek Galayi von der SPD, am Dienstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters an. Der Senat hatte nach Informationen der deutschen Presseagentur eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für Bereiche beschlossen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten sei. Derweil traten am Dienstag im Berchtesgadener Land wegen gehäuft registrierter Neuinfektionen Ausgangsbeschränkungen in Kraft. In Mecklenburg-Vorpommern kippte wiederum das Oberverwaltungsgericht Greifswald Beherbergungsbeschränkungen für Reisende aus Risikogebieten. Thema Frontex und Drohnen. Bremen. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat Frontex, die Europäische Agentur für Grenz- und Küstenwache, dem Rüstungskonzern Airbus den Zuschlag für den Betrieb von Langstreckendrohnen zur Überwachung des Mittelmeeres erteilt. Das teilte Airbus am Dienstag auf seiner Webseite mit. Airbus ließ dafür unbemannte Luftfahrzeuge der Typen Heron 1 und Hermes 900 von zwei israelischen Herstellern und stationiert diese in Malta, Italien oder Griechenland. Sie sollen mindestens 20 Stunden in der Luft bleiben und dabei mehr als 200 Kilogramm Sensorik transportieren. Die EU-Grenzagentur will mit den Drohnen Migranten und Geflüchtete auf dem Weg nach Europa aufspüren. Die Verträge haben eine Laufzeit von zunächst 2 Jahren. Thema digitales Geld. Frankfurt. Die Bundesbank hält einen möglichen Ansturm auf die Bankschalter in Krisenzeiten für ein erhebliches Risiko, sollte es zur Einführung eines digitalen Euro kommen. Die Folge könnte eine Destabilisierung des gesamten Finanzsystems sein, warnte Bundesbankvorstand Burkhard Balz am Dienstag in einer online gehaltenen Rede für eine Finanzveranstaltung. In einem solchen als digitaler Bankrun bezeichneten Szenario würden Kunden die Schalter der Geldhäuser stürmen, um rasch ihre Kontoguthaben aufzulösen und sie in digitales Zentralbankgeld umzuwandeln. Denn dieses würde in Krisenzeiten als sicherer gelten. Bolivien, La Paz. In Bolivien dürfte die Herrschaft der Putschisten nach fast einem Jahr beendet sein. Laut dem Ergebnis einer Nachwahlbefragung des Meinungsforschungsinstituts Thies Mori vom späten Sonntagabend Ortszeit konnte der Kandidat der Linkspartei Bewegung zum Sozialismus MAS, Luis Arce, die Präsidentschaftswahl am Sonntag mit 52,4% der abgegebenen Stimmen gewinnen. Wie der Fernsehsender Unitel berichtete, liegt Arce damit weit vor dem rechtskonservativen Carlos Mesa, dem nur 31,5% der Stimmen vorausgesagt werden. Auch wenn das offizielle Endergebnis erst im Laufe der kommenden Tage erwartet wird, der vorausgesagte Vorsprung von mehr als 20 Prozentpunkten macht einen Sieg in der ersten Wahlrunde höchstwahrscheinlich. Für einen solchen würden sogar nur 10 Punkte Abstand zum Zweitplatzierten ausreichen. Dementsprechend siegesgewiss zeigte sich der MAS-Kandidat Arce sowie weitere wichtige Vertreter der Linkspartei am Abend des Wahltags. Wir haben die Demokratie und die Hoffnung zurückerobert, erklärte der voraussichtlich nächste Präsident des Andenstaates in La Paz. Die Nachrichtenagentur ABI zitierte ihn mit den Worten: Wir werden für alle Bolivianer arbeiten und eine Regierung der nationalen Einheit bilden. Auch der frühere Präsident Evo Morales, nach dessen erneutem Wahlsieg im Oktober 2019 die rechte Oligarchie des Landes geputscht und eine Übergangsregierung, wie sie es nannten, gebildet hatte, gratulierte Arce sowie der bolivianischen Bevölkerung über Twitter. Wir sind millionenfach zurückgekehrt. Jetzt geben wir dem Volk die Würde und die Freiheit zurück, erklärte er in Anspielung auf den bekannten Ausspruch des indigenen Unabhängigkeitskämpfers Tupac Katari, der lebte von 1750 bis 1781. Auf einer Pressekonferenz in Buenos Aires, wo der ehemalige Staatschef mittlerweile im Exil lebt, erinnerte Morales zudem daran, dass am Sonntag nicht nur der neue Präsident sowie dessen Vize, sondern auch die Parlamentskammern neu gewählt worden waren. Sowohl im Senat als auch in der plurinationalen Versammlung kommt die AMS den vorläufigen Zahlen zufolge auf eine Zweidrittelmehrheit. In der Nacht zum Montag erkannte sogar die selbsternannte Übergangspräsidentin Jeanine Agnès, deren Regierung nach dem Putsch auf brutale Weise alles daran gesetzt hatte, eine Rückkehr der Linkspartei an die Spitze des Staates zu verhindern, den Wahlsieg der MAS an. Auch der Generalsekretär der von Washington dominierten Organisation Amerikanischer Staaten, OAS, Luis Almagro, der den Staatsstreich offen angefeuert hatte, gratulierte Arce am Montag per Twitter. Die Parteien der unterlegenen Kandidaten, die Comunidad Ciudadana von Mesa sowie Creemos des drittplatzierten Klerikalfaschisten Luis Camacho, der bekam 14,1%, betonen hingegen, auf das offizielle Ergebnis warten zu wollen. Der Wahltag selbst, der von einer hohen Beteiligung geprägt war, war trotz mehrfacher Drohungen im Vorhinein weitgehend friedlich verlaufen. Teilweise kam es dennoch zu Provokationen von Rechten sowie Einsatzkräften. Bereits seit dem frühen Sonntagmorgen hatte die Putschistenregierung Polizei- und Militäreinheiten auf die Straße gesandt, vorgeblich mit dem Ziel, einen friedlichen Ablauf der Stimmabgabe zu gewährleisten. Das Verhalten der ultrarechten Kreise um die de facto Machthaber in den kommenden Tagen dürfte nun darüber entscheiden, ob die Übergabe der Regierungsgeschäfte friedlich verlaufen wird. Paris, Innenminister schließt Moschee. Nach der Enthauptung eines Lehrers, das heißt Ermordung auf offener Straße und dem Kopfabschneiden, hat Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin die Schließung einer Moschee in einem Vorort von Paris angeordnet. Vertreter der Moschee hätten bei Facebook ein Video geteilt, in dem der Unterricht des getöteten Lehrers angeprangert worden war, sagte der Minister am Montag dem Sender TF1. Der 47-jährige Geschichtslehrer war am Freitag in Conflans-Sainte-Honorine bei Paris von einem 18-jährigen Islamisten enthauptet worden. Er hat im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt und dabei über die Meinungsfreiheit diskutiert. Rio de Janeiro. In Brasilien hat die Zahl der gewaltsamen Todesfälle deutlich zugenommen. Im ersten Halbjahr 2020 habe es 25.712 Tötungen im Land gegeben, heißt es in einem am Montag Ortszeit veröffentlichten Bericht der Organisation Brazilian Public Security Forum. Das bedeutet, dass mitten in der Covid-19-Pandemie alle 10 Minuten ein Mensch getötet worden sei. Damit habe ein 2018 eingesetzter Abwärtstrend bei den Gewalttaten ein Ende gefunden, hieß es in dem Bericht. Berlin. Gesetz gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Jetzt ist es also da, das Gesetz, das sexuelle Gewalt an Kindern stärker bekämpfen soll. Und dass die beiden SPD-Ministerinnen Christine Lambrecht, Justiz, und Franziska Giffey, Frauen und Familie, das am Montag vom Kabinett beschlossene Gesetz begrüßen, liegt in der Logik der Sache. Aber es ist tatsächlich ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Gewalt an Kindern, die in der Regel im Verborgenen stattfindet und viele Kinder in ein lebenslanges Trauma schickt. Das Gesetz wird sexuelle Gewalt an Kindern, die in allen sozialen Schichten und seriösen Institutionen vorkommt, nicht verhindern. Kein Gesetz sorgt dafür, dass Straftaten auf Null gefahren werden. Aber es setzt deutliche Signale. Das beginnt bei der Sprache und endet bei höheren Strafen. So soll sexuelle Gewalt an Kindern fortan auch genauso und nicht mehr als sexueller Kindesmissbrauch bezeichnet werden. Der Begriff Missbrauch insinuiert, dass es auch einen Gebrauch von Kindern geben könne. Der klare Verstand sagt natürlich sofort, dass das eine unzulängliche Zuspitzung ist. Kein Kind darf für etwas gebraucht werden. Warum dann trotzdem die sprachliche Änderung? Einerseits werden Taten jetzt deutlicher als das beschrieben, was sie sind. Gewalt. Da wird nichts verharmlost, nichts euphemisiert. Andererseits ist es ein Signal an die Betroffenen. Wir nehmen euch ernst. Wir gehen sensibel mit Worten um. Denn Sprache verändert das Bewusstsein. Wo Gewalt draufsteht, ist Gewalt drin. Auch wenn es nach wie vor Menschen geben wird, die von Missbrauch sprechen, weil es ein in den Sprachgebrauch eingegangener Begriff ist. Als klares Zeichen an die Täter und an die Justiz sind ebenso die aktuellen Strafverschärfungen zu verstehen. Aus 10 Jahren Gefängnis als Höchststrafe für sexuelle Gewalt an Kindern wurden 15 Jahre. Der Besitz und das Beschaffen von sogenannter Kinderpornografie werden nun als Verbrechen betrachtet, wie auch das Verbreiten. Letzteres kann mit bis zu 10 Jahren Haftstrafe geahndet werden. Auch bei den umstrittenen Verjährungsfristen wurde nachgebessert. Die beginnen jetzt erst, wenn das Opfer 30 Jahre alt geworden ist. Das ist nicht gering zu schätzen, denn viele Betroffene können erst, wenn sie älter sind, offen mit den Erlebnissen in ihrer Kindheit und Jugend umgehen. Den Satz, das ist verjährt, da können wir leider nichts mehr machen, haben viele Betroffene zu oft von Gerichten, Polizei und anderen Behörden gehört, wenn sie endlich die Kraft gefunden haben, die Täter anzuzeigen. Unter Juristen ist die Strafverschärfung durchaus umstritten. Viele Anwälte und Richter lehnen sie ab mit dem Argument, die im Strafgesetzbuch formulierten Strafen reichen schon jetzt aus, der Strafrahmen müsse nur ausgeschöpft werden. In der Realität haben es viele Opfer allerdings anders erlebt. Da wurden geringe Strafen auferlegt, Täter wurden freigesprochen oder sind mit einer Bewährungsstrafe davongekommen. Einschränkend muss gesagt werden, dass sexuelle Gewalt nach Jahrzehnten nur sehr schwer zu beweisen ist und mutmaßliche Täter daher rechtsmäßig auf freiem Fuß bleiben. Und doch mag es Juristen geben, denen das Thema nicht genug vertraut ist und die daher milder urteilen. Auch hier legt das Gesetz nach. Familien- und Jugendrichter, Jugendstaatsanwälte, Verfahrensbeistände müssen für ihren Job nun speziell qualifiziert sein. All das ist wichtig und richtig. Doch es gibt der Gesellschaft keinen Freibrief, nicht selbst so aufmerksam wie möglich zu sein und Kinder darin zu befähigen, Nein sagen zu können. We'll be right back. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom 19. bis zum 26. Oktober 2020. Notícies de Barcelona, Anima'ns Land. Repression und Separatismus. Die Polizeiführung der autonomen katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra hat am vergangenen Dienstag 400 Beamte dieser Polizeieinheit ausgezeichnet. Es handelt sich um die Mitglieder der sogenannten BRIMO, das ist die Brigada Móvil, unter ihnen die Einsatzwagen der Polizei, die in der Calle Jonqueras eingeklemmt waren, als am 14. Oktober vergangenen Jahres die Anhänger des katalanischen Independentismus mit einer beispiellosen Gewalt auf den Straßen auftraten. Sie protestierten gegen das Gerichtsurteil des obersten Gerichtshofs, das hohe Gefängnisstrafen gegen die separatistischen Führer der Abspaltungskampagne Kataloniens von Spanien verhängt hatte. Auch andere Polizeieinheiten wie die ARO, Área de Recursos Operativos, eine Art Zivilschutzkommando der Polizei, erhielten Auszeichnungen. Auch Auszeichnungen an die Nationalpolizei sind vorgesehen. Der Polizeichef, der die Mossos damals befehligte, der Konseiller des Inneren, Miguel Buch, war nach den Oktoberkrawallen von seinem Chef Quim Torra, der ausdrücklich zu Unruhen aufgerufen hatte, abgesetzt worden. In dieser Woche der Straßenkrawalle, nach dem Urteil vom 14. Oktober 2019, gab es 600 verletzte Demonstranten und viele Polizisten und Millionen Euros an Sachschaden. Für die Krawalle erklärte sich eine diffuse Bewegung mit dem Namen Tsunami Demokratik verantwortlich, gegen die von der Staatsanwaltschaft immer noch ermittelt wird. Die Polizeiführung bezeichnete die Ordensverleihung an die Mossos als gerechtfertigt, weil es die schwersten Krawalle seit 70 Jahren waren, die in Barcelona stattgefunden hatten, wobei sogar ein Polizeihubschrauber mit Leuchtmunition beschossen worden war. Die Polizeieinsätze wurden damals stark kritisiert von bestimmten Sektoren der Bevölkerung, besonders natürlich von Seiten der Independentistas. Vier Protestierende verloren ein Auge durch Gummigeschosse. Ein Polizist wurde im Koma auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Thema Nazi-Symbole. Das Rathaus von Barcelona hat bei der Staatsanwaltschaft eine Klage wegen der Zuschaustellung von verbotenen, verfassungsfeindlichen Symbolen gestellt, die am vergangenen 12. Oktober von Mitgliedern rechtsradikaler Demonstranten gezeigt wurden. Es handelt sich um eine Demo am Columbus-Denkmal an den Ramblas unten, als eine Gruppe mit dem Namen Frente Nacional Identitario ein Blumenbukett in den spanischen Nationalfarben niedergelegt hatte, während sie den Nazi-Gruß zeigten. Sie sangen auch die faschistische Hymne Francos, Cara al Sol, und verbrannten eine Estelada-Fahne und Bilder von den Präsidenten der Generalitat. Auch Heil-Hitler-Rufe waren zu hören. Für das Rathaus sei dies alles ein Delikt nach dem Strafgesetzbuch. Die Stadt Barcelona verlangt, dass die Staatsanwaltschaft eine Sonderkommission der Mossos mit der Untersuchung von Hassdelikt-Tatbeständen beauftragen soll. Man müsse die Kameraaufnahmen untersuchen und die Individuen identifizieren. Marc Serra, der Konzejal für Bürgerrechte, erklärte am Dienstag vergangener Woche, dass das Büro für Nichtdiskriminierung, Oficina de No Discriminación des Rathauses, bereits die Kameraaufzeichnungen analysiert habe. Es bestehen klare Indizien für Straftaten, besonders Hassdelikte, sagte er. Streik und Stunk im Indepe-Lager. Die Pax Romana zwischen den Koalitionspartnern der katalanistischen Landesregierung scheint nach der Absetzung des Präsidenten Quim Torra beendet. Bei der großen Geldverteilung aus dem Covid-Rettungspaket der EU auf der Konferenz der Regionalpräsidenten am kommenden 24. Oktober will Junts keinen Ersatzpräsidenten Kataloniens dabei haben. In diesem Falle Herrn Pere Aragonès von ERC, der protokollmäßig Torra als Präsident ersetzt hat. Dabei hat Katalonien jetzt ein Dilemma. Einerseits soll die Politik der Silla Vacía, des leeren Stuhls, unter dem Motto »Katalonien hat jetzt keinen Präsidenten« weiter betrieben werden. Andererseits verlangt das Protokoll einen Präsidenten der autonomen Region Kataloniens auf der Verteilungskonferenz der EU-Gelder. Immerhin geht es um etliche Milliarden zur Abdämpfung der verheerenden wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns und des Wegfalls der Tourismuseinnahmen durch die Pandemie. Die spanische Regierung hat nun aber ebenfalls ein Problem. Einerseits will man die Konferenz aus dem kleinlichen Gezänk der Tagespolitik heraushalten, andererseits soll schon alles auf höchster politischer Ebene stattfinden, also die Präsidenten sollen alle dabei sein. Die Sprecherin des Govern Kataloniens, Frau Meritxell Budó, hat schon angekündigt, dass man die Protesthaltung unter dem Motto »Katalonien hat keinen Präsidenten« beibehalten wird. Auch die Anwesenheit des Königs Felipe VI. Sei ein schweres Problem, tönt es aus dem Puigdemont-orientierten Separatistenlager. Die Partei ERC hat nun Angst, dass der radikale Puigdemontismus Pere Aragonés als Usurpator, als Thronräuber beschimpfen werde. Andererseits will man ordentlich viele Milliarden aus dem EU-Topf abbekommen. Ein weiteres Dilemma im katalanischen Labyrinth, in dem die Kleinbürger den permanenten Aufstand proben. Darunter leiden müssen vor allem die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und dieser Stadt, die sich ungeheuren Problemen und Existenznöten ausgesetzt sehen. Prekäre Lohnsektoren, weggebrochene Einnahmequellen in Milliardenhöhe, geschlossene Läden und Restaurants. Ein nach wie vor prekäres, von neoliberalen Privatisierern heruntergewirtschaftetes öffentliches Gesundheitswesen. Das sind die realen Probleme in dieser Stadt. Thema halbes Confinamiento. Ab 24 Uhr Mitternacht mussten am vergangenen Donnerstag alle Restaurants, Kneipen und Bars in Katalonien wegen der Pandemie schließen. Die erneute Schließung aller Kneipen und Restaurants wird wohl den Todesstoß eines großen Teils dieses Sektors bedeuten. Täglich protestieren große Gruppen von Angehörigen der Gastronomie und der Vergnügungsstätten vor dem Palau de la Generalitat und fordern die verantwortungsvolle Öffnung des Sektors und realistische, also wirkliche Entschädigungen. Ein Umfrageergebnis für El Periódico de Catalunya. Die Frage lautete: Glauben Sie, dass die Maßnahmen der katalanischen Landesregierung gegen das Covid-19-Virus exzessiv sind? Sie ja meinten 37,6%, no nein meinten 62,4%. Das heißt, die Mehrheit der Menschen in diesem Land und in dieser Stadt sind für bessere, härtere Maßnahmen. Dabei gibt es leider gewichtige Gründe für eine Schließung aller Restaurants und Bars. Die Johns Hopkins Universität hat in einer umfangreichen Studie zum Covid-19-Verhalten klare Zusammenhänge zwischen Kneipenbesuchen und Infektionsanstieg nachgewiesen. Man verglich das vom Sektor erzielte Umsatzvolumen mit den Neuinfektionen und erhielt ein klares Bild. Im Gegensatz hierzu wurde das Umsatzvolumen beim Kauf in Supermärkten klar mit einem deutlichen Rückgang der Neuinfektionen verknüpft. Das heißt, weniger Kneipen, weniger Infektionen. Wohnhölle Barcelona. Diese Woche ist es die Calle Aragón Nummer 477, die von einer Zwangsräumung betroffen war. Ein Großaufgebot der Mossos de Squadra tauchte im Morgengrauen des vergangenen Mittwochs vor dem Gebäude auf, um mit einem richterlichen Räumungsbefehl den Vollzug zu beginnen. Vier Familien mit minderjährigen Kindern waren betroffen. Das Gebäude gehört einem ausländischen Investitionsfonds, der Norvet heißt. Die Anti-Räumungsplattform PAH stufte den Räumungsfall als außergewöhnlich schwerwiegend ein, weil es sich hier um die Verletzung verschiedener Menschenrechtssituationen handle. Schutzbedürftige Familie mit Kindern, Pandemiegefahr, weil ein Kind in Quarantäne sei, Gewohnheitsrecht, weil die Familien schon 3 Jahre in den Wohnungen lebten. Und der Spekulationsfonds falle nach den Kriterien des Rathauses ja in die Kategorie enteignungsbedürftig. Die Kritik der PAH richtet sich in erster Linie gegen die Generalitat de Catalunya und den Conseller des Inneren, der letztendlich für den Polizeieinsatz verantwortlich ist. Aktivisten der Plattform fordern vom Rathaus, gegen den Investitionsfonds ein Strafgeld zu verhängen. Nach dem Gesetz 24 von 2015 sei die Räumung völlig illegal, denn dieses Gesetz verlange von Großbesitzern, dass sie den Familien Sozialmieten anbieten müssen, was nicht geschehen war in diesem Falle. 90.000 Euro Strafgeld für jede Räumung verlangt die PAH. Das Rathaus solle das Geld sofort einklagen. Der gleiche Investitionsfonds hatte schon 4 Strafgeldbescheide bekommen, weil in dem gleichen Gebäude 4 weitere leerstehende Wohnungen liegen. Thema Neuwahlen in Katalonien. Der Präsident des katalanischen Regionalparlaments, Torrent, erklärte offiziell, dass der 14. Februar 2021 der Termin für Neuwahlen in Katalonien sei. Die Kontaktrunde zur Einigung auf einen neuen Präsidenten sei gescheitert. Es handelt sich hier um eine absolut neue Situation im Parlament. In 2 Monaten kann jetzt jede Partei des Parlaments einen Kandidaten vorschlagen, doch wird dies als unrealistisch betrachtet. Vor allem die größte Fraktion des Parlaments, die Partei Ciudadanos, hätte kein Interesse an solch einer internen Präsidentenwahl. Die Entwicklung des Covid-19 in der Zukunft fügt der großen Ungewissheit einen neuen Störfaktor hinzu. Weiß man doch noch gar nicht, ob Wahlveranstaltungen und Urnengänge im kommenden Februar unter Pandemiegefahr möglich sein werden. Wir wissen ja mittlerweile, dass es eine neue Separatistenpartei gibt. Die vom rechten Puigdemont-Flügel neu gegründete Partei PNC, das ist die Partido Nacionalista de Catalunya, hat eine Spitzenkandidatin, die sie ins Rennen schicken will. Die Frau heißt Marta Pascal. Sie wird die einzige Kandidatin ihrer Partei sein. Man werde, so die PNC-Führung, schon bald ein Wahllokal der Partei in der Calle Bori y Fontestà Nummer 18 eröffnen. Thema Notfallbetrieb. Das Bellvitge-Krankenhaus in Barcelona erklärte am vergangenen Freitag, man werde angesichts der langen Wartelisten für Operationen ab sofort auch samstags die OP-Räume öffnen, um die Wartelisten endlich abzuarbeiten. Durch die Covid-Pandemie waren diese sowieso schon enormen Listen noch weiter angeschwollen. Bis Jahresende wolle man, so Herr Alvaro Arcorcha, der Sprecher der Chirurgieabteilung des Krankenhauses Bellvitge, 600 Spezialoperationen durchführen. Schon am vergangenen Samstag wurden 70 chirurgische Eingriffe vorgenommen. Thema Altenpolitik. Ab sofort dürfen alte Menschen ihre Altersheime nicht mehr verlassen. Dies beschloss das katalanische Gesundheitsamt am vergangenen Donnerstag. Man wolle so die am stärksten gefährdete Bevölkerungsgruppe schützen, heißt es offiziell. Man erlaube einen Besuch pro Woche. Wie gehabt habe man die Heime in Rot, Gelb und Grün klassifiziert. Rot bedeutet Quarantäne wegen mehreren Covid-Fällen, die sehr ernst sind. Gelb bedeutet Isolierung wegen geringer einzelner Fälle und nur teilweise. Und grün heißt Covid-frei. Barcelona Crime City. Eine harte Mordgeschichte im Gefängnis Brians II in San Esteban, Ses Rovires, ist zu vermelden. Ein Häftling hat am vergangenen Dienstag auf dem Hof einen anderen Häftling mit 29 Messerstichen ermordet. Der Ermordete sei ein Päderast und Zuhälter von Kindern gewesen. Er habe den Tod verdient, so der Täter. Kinosterben in Barcelona. Das beliebte Off-Kino Texas in Gracia hat offiziell die Tore geschlossen und seine Schließung bekannt gegeben. Der Direktor des Texas, der Filmemacher Ventura Pons, hat dies am Mittwoch vergangener Woche erklärt. Die Pandemie sei entscheidend für die Schließung, so Pons. Er habe auch seine Kinos in Valencia und Figueras schließen müssen, da sie defizitär gewesen seien. Kurioserweise war das Texas-Kino hier in Gracia das am besten funktionierende Lichtspielhaus der Pons-Kette, mit einem durchschnittlichen Besuch von 4.000 Zuschauern pro Woche. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es jetzt noch für alle Texas-Fans. Eine Initiative der Anwohner und Freunde des Kultkinos sucht nach einem neuen Finanzierungsmodell für eben dieses Kino, um den Kinobetrieb des Texas bald vielleicht wieder aufnehmen zu können. Thema Jagd nach dem Geld. Die Uhr läuft. Katalanische Verwaltungsbehörden und Unternehmen, Betriebe und Institute haben damit begonnen, sich aufzustellen und ihre Ansprüche an der Verteilung der 30 Milliarden anzumelden. Die EU ist ja bereit, 140 Milliarden Euro in Spanien zu investieren über das Projekt Next Generation EU. Es geht um den europäischen Wiederaufbaufonds und möglichst viel daraus zu bekommen. Großprojekte sind hier schon vermeldet worden. Großprojekte hier für Katalonien sollen sein Elektroautos, elektrische Batterien und Hydrogen, dann die Sparte Chip Design, Technologiefirmen sollen angesiedelt werden, Luftfahrtsektor soll aktiviert werden. Der grüne Energiesektor soll in den Genuss von sehr viel Fördergeldern kommen. Die 5G natürlich, dann die Wasserversorgung und die Krankenhausinfrastruktur. Unsere Musikneuvorstellung im heutigen Niemandsland. Die Gruppe heißt Helgen. Helgen, ja, nicht Helge Schneider, sondern Helgen. Ihr neues Album heißt Die Bredouille. Kann Musik Menschen aus ihrer Lethargie reißen? Die Hamburger Band Helgen versucht es klimapolitisch mit ihrem Album Die Bredouille. Seit Jahren warnen Forschende vor Klimakrise, massiver Umweltzerstörung und dem Verlust an Biodiversität. Doch Fakten allein scheinen die Menschen, zumindest viele, nicht zum Handeln zu bewegen. Was braucht es, damit wir uns angesprochen fühlen und handeln, unser Bewusstsein und unser Verhalten verändern? Schafft es die Musik, indem sie unsere Emotionen anspricht und unser Herz bewegt? Das fragt die Taz in einer längeren Rezension über das neue Album, wie gesagt, der Hamburger Band Helgen. Niederlande sind nun fast vollständig überflutet. Der Aufnahmestopp hinsichtlich der Klimaflüchtlinge aus dem Nachbarland soll kommenden Mittwoch im Berliner Bundestag entschieden werden. Und so wird das Wetter. Heute ist das Ende der Welt. Das Wasser läuft über und die Luft ist weg. Es sind 90 Grad im Schatten aus Staub, der die Sonne verdeckt. Und der Flug zum Mars, der geht heute nicht an. Die Raketen-Akkus sind alle, jetzt sitzen alle in der Falle. Und die Geigerzähler geigen auf dem Gipfel der Atomkippe. Sag mal, musst du etwa weinen? Oder ist das saurer Regen auf deiner ist das Ende der Welt, der Ausredenvorrat ist fast verbraucht. Es sind noch drei Sätze übrig, die kannst du dir einreden, bis du sie glaubst. Ich war das nicht, ich kann da nichts für. Schuld sind die anderen, garantiert. Und die Geigerzähler. die Geigerzähler. Anfang August hat die Hamburger Band Helgen ihr Album Die Bredouille veröffentlicht. Die Single-Auskopplung Die Geigerzähler Geigen geht scharf und humorvoll auf die Klimakrise ein. Über die Klimakrise haben wir vorher nicht wirklich Songs gemacht. Es gab schon mal gesellschaftskritische Songs, aber das Thema Klima ist bei uns in den letzten 2-3 Jahren ziemlich hochgekocht, sagt Helge, der Songschreiber des Hamburger Trios. Zwar sind die Bandmitglieder regelmäßig bei Klimademos und haben bei verschiedenen Friday for Future Demos in Hamburg gespielt, aber so etwas wie Bands for Future, also eine Bewegung unter Musikerinnen für den Klimaschutz, kennt Helge nicht. Bislang gibt es eine unüberschaubare Zahl von Künstlerinnen, die in ihrer Musik die Klimakrise thematisieren. Helge glaubt, es liege daran, dass es gerade in Deutschland eine gewisse Angst gäbe, sich zu positionieren. Er findet es wichtig, dass die Künstler zum Beispiel auf Social Media ihren Standpunkt klar machen und zeigen, was sie einkaufen, wie sie reisen und welche Gedanken sie sich dabei machen. Wenn wir vorankommen und sinnvoll Veränderungen bewirken wollen, müssen wir die andere Seite unseres Gehirns einbeziehen. Wir müssten das Problem mit unserer Vorstellungskraft angehen, und die Menschen, die am besten geeignet sind, uns dabei zu helfen, sind die Musikerinnen und Künstler. Das sagt 350.org Gründer Bill McKibben. Es sitzt in einem Baum, aber hat keine Federn. Es redet viel, aber hat keine Rede. Du kannst meistens drüber lachen, manchmal nicht. Du siehst es. Immer wieder haben Musiker versucht, mit ihren Songs die Menschen die Umweltzerstörung fühlen zu lassen, wie 1963 Peter LaFarge, der mit dem Album As Long As The Grass Shall Grow Songs über das Leid der indigenen Communities in den USA schrieb, oder Joni Mitchell, die 1970 von den Vögeln, Bienen und dem Unkrautvernichter DDT in Big Yellow Taxi singt. 2007 fand ein weltweites Konzert für Klima statt, das nacheinander auf jedem Kontinent auf zentralen Bühnen mit vielen Musikerinnen veranstaltet wurde. Schnell folgte Kritik an dem Ressourcenverbrauch durch den Konzertmarathon. Bands wurden wegen ihrer Flugreisen angeprangert. Heute würde sich niemand mehr trauen, für den Klimaschutz so ein Event zu machen. Bands wie Coldplay gehen aus Naturschutzgründen nicht mehr auf Tour. Number One Hits Fehlanzeige, einen Soundtrack der Klimabewegung oder den Klimasong, der die Menschheit aus ihrer Lethargie reißen würde, gibt es bis heute nicht. Hurra, die Welt geht unter von KIZ, von Kids, hätte zumindest in Deutschland das Zeug dafür, denkt Helge. Es scheint für viele Künstlerinnen schwer zu sein, die Klimakrise in die Musik umzusetzen. Niemand mag den Kerl auf der Party, der die ganze Zeit nur über schreckliche Sachen redet. Aber das bin ich, sagt Amelia Math vom Duo Sylvan Esso. Sie macht coole Musik zum Hardcore-Thema wie 2018 mit Parade. Schaut man sich die Klimasongs verschiedener Bands an, fällt eines auf. Alles keine Number-One-Hits. Selbst Billie Eilish, international ein Star, hatte mit ihrem im September 2019 veröffentlichten Song All the Good Girls Go to Hell mäßigen Erfolg. Musik und Klimakrise nennt Helge einen Spagat zwischen der Kunst, die man macht, und dem gesellschaftlichen Thema. Ihn hat letztlich die Klimakrise so beschäftigt, dass er diese Kluft in die Musik übersetzt hat. So, spielen wir jetzt ein paar Lieder von Helge aus dem Album Bredouille zum Thema Klimakrise. Thank you. Kino im Niemandsland. Und morgen die ganze Welt. Eigentlich ein Nazisatz. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Aus diesem Nazisatz hat die Regisseurin Julia von Heinz einen Film gemacht über den Widerstand gegen Neonazis. Und morgen die ganze Welt. Luisa, gespielt von Mala Emde, ist 20 Jahre alt, stammt aus gutem Haus, studiert Jura im ersten Semester und sie will, dass sich etwas verändert in Deutschland. Alarmiert vom Rechtsruck im Land und der zunehmenden Beliebtheit populistischer Parteien, tut sie sich mit ihren Freunden zusammen, um sich klar gegen die neue Rechte zu positionieren. Schnell findet sie Anschluss bei dem charismatischen Alpha, gespielt von Noah Saavedra, und dessen bestem Freund Lenor, Tonio Schneider, verkörpert den. Für die beiden ist auch der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel, um Widerstand zu leisten. Bald schon überstürzen sich die Ereignisse und Luisa muss entscheiden, wie weit zu gehen sie bereit ist, auch wenn es fatale Konsequenzen für sie und ihre Freunde haben könnte. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Hallo, guten Morgen. Steht auf, wenn ihr Bock habt. Hallo, also ich bin Luisa. Ich finde das Projekt hier wirklich toll und ich würde gern Teil davon sein. Inspiriert ist die Geschichte von eigenen Erlebnissen, wie Julia Heinze selber sagt. Julia Heinze hat zusammen mit John Quester das Drehbuch geschrieben. In der Hauptrolle fasziniert Mala Emde, so sagt der Spiegel, bekannt aus dem Film 303 als kämpferische junge Frau, die im Sturm und Drang der Gefühle vor radikalen Entscheidungen steht. An ihrer Seite erweisen sich Noah Saavedra, bekannt aus dem Film Freud, und Tonio Schneider und Louise Céline Gaffron, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, so heißt der Film, der sie bekannt gemacht hatte, als nicht minder aufregende Entdeckungen, so die Kritik. Der Film feierte seine Weltpremiere im Wettbewerb der 77. Internationalen Filmfestspiele in Venedig und ist zugleich der diesjährige Eröffnungsfilm der Hofer Filmtage. Wir wollen da wirklich nur ein bisschen Lärm, ein paar Störaktionen und friedlich gegen diese Arschlöcher protestieren. Ey, Zuckerguss gewiss nicht. Gewaltfreier Widerstand gegen Nazis? Das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe kein Problem damit, irgend so ein Arschloch mal für 3 Tage ins Krankenhaus zu schicken. Rettet vielleicht irgendwem das Leben. Hemsdorf. Noch ein paar technische Daten zum Film. Wie gesagt, also Und morgen die ganze Welt ist ein deutsch-französischer Spielfilm, ganz neu aus dem Jahr 2020, von der Regisseurin Julia von Heinz, mit Mala Emde, wie gesagt. Produktionsland Deutschland-Frankreich, Originalsprache Deutsch, die Länge 111 Minuten. Regie, wie gesagt, Julia Heinz, Produktion Fabian Gazima, Julia von Heinz, Jon Quester, Thomas Jäger, Antoine de la Housse. Produziert wurde der Film von Seven Elephants. Das sind die Produzenten Fabian Gasmier und Julia von Heinz. In Co-Produktion mit Kings & Queens Filmproduktion. Unterstützt wurde die Produktion vom Filmfernsehfonds Bayern. Also doch investierte Staatsknete für einen Film über die Antifa von heute. Da protestieren jedes Wochenende besorgte Bürger, seit eine Frau niedergestochen wurde. Was macht ihr denn hier? Omelett. Hör auf! Ey, was soll das? Zum Thema Rezeption. Nach der Veröffentlichung des Trailers wurde vom Alternative Kultur Nürnberg e.V., dem Träger eines Jugend- und Kulturzentrums namens Projekt 31, ein Statement veröffentlicht, in welchem der Trailer als rufschädigend für das Kulturzentrum kritisiert wird. Zuvor hatte das Plenum des Zentrums eine angefragte Zusammenarbeit mit den Filmemachern aufgrund von aus seiner Sicht klischeehaften und heteronormativen Rollenbildern im Film abgelehnt. Die Filmproduktion hat mittlerweile mit dem Kulturzentrum jedoch eine Lösung gefunden und den Namen der Einrichtung abgeändert, wie dem auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Verleihs Almode Film neu eingestellten Trailer zu entnehmen ist. Ein paar Kritiken. Thomas Kniebe attestiert dem Film in seinem anlässlich der Filmfestspiele in Venedig in der Süddeutschen Zeitung erschienenen Beitrag, schon in den ersten Bildern ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermitteln. Dass Regisseurin und Autorin Julia von Heinz selber lange Zeit der Antifa angehörte, hebe den Film, so Kniebe, über die üblichen Versuche einer Milieustudie hinaus. Des Weiteren merkt der Autor an, dass der Film keine Antworten geben will, sondern Erschrecken und Zweifel in den Zuschauern weiter brennen lassen möchte. Damals ging es noch ums große Ganze. Nicht so ein kleiner Jazz hier. Willst du es wieder so machen? Kann man sich denn aussuchen? Was bringen diese ganzen Gesetze, wenn da sowieso niemand dran glaubt? Hä? Bist du irgendwie paranoid? Wo fahrt ihr? Camping. Fuck, das ist Sprengstoff. Das ist doch kein Spiel mehr! Das willst du doch gar nicht, was hier passiert! Du sitzt da immer nur rum und guckst zu, aber dann hinder nicht andere Leute daran, wirklich etwas zu machen. Seid ihr eigentlich bescheuert? Bis gestern war das P81 ein gemeinnütziger Verein. Jetzt sind wir eine kriminelle Vereinigung. Wir wollen Tote sehen. Und du? Was willst du? Im Beitrag des ZDF-Heute-Journal heißt es, dass dies ein packender, ein schmerzlicher, aktueller, aber auch ein erfrischend junger Film ist und dass vor allem Hauptdarstellerin Mala Emde zu überzeugen weiß. Dietmar Dath meint in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass das Kinodrama parteilich sei, aber kein bisschen platt. Der Film zeige den rechten Feind fast nur von außen. Das brenzligste Thema des Films sei der Umstand, dass Antifaschismus an den Faschismus gefesselt ist, wie der Schutzmann mit Handschellen an den festgenommenen Killer. Dass es also eher gegen als für etwas geht in diesem Kampf. Im Zuge der Filmfestspiele von Venedig äußerten sich auch die internationalen Medien überwiegend positiv zum deutschen Wettbewerbsbeitrag. Wendy Eide vom Screen Daily fand den Film as timely as it is bracingly entertaining. Guy Lodge von Variety bezeichnete ihn als an urgent German thriller of anti-fascist youth in revolt. Einen dringlichen Thriller über eine antifaschistische Jugend, die revoltiert. Und im britischen Guardian schrieb Xan Brooks, proceeding along its stealthy course, von Heinz and Stenz, well-textured film, treats a chilly liminal country. Ich übersetze mal kurz. Im Laufe seines heimlichen Ablaufs behandelt von Heinzes spannender und gut gewebter Film ein frostiges Land im Grenzbereich. Gut, für den Film gab es eine Nominierung für den Goldenen Löwen, eine Nominierung für den Queer Lion und eine Auszeichnung mit dem Bisato d'Oro als beste Darstellerin für Mala Emde. Und das war's für heute. Ich möchte mich verabschieden aus dem heutigen Niemandsland. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen. Wie immer, ab Donnerstag, Freitag wird die Sendung im Podcast sein unter www.niemandsland.kontrabanda.org oder www.niemandslandradio.blogspot.com. Und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche voller Kreativität, Gesundheit und Spaß. Tschüss! Escoltant Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. weit von dir weggebracht. Ich hab an dich so sehr geglaubt. Und nichts hat mir so viel versaut. Denn es ist schon zu spät, wenn sie entstehen. Ich krieg es nicht hin, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und es gibt nichts Genialeres und nichts Fataleres als meine. Genauso schnell wieder gehasst. Hinter nichts so lange gestanden und dann doch den Absprung verpasst. Denn es ist schon zu spät, wenn sie entstehen. Ich krieg es nicht hin, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und es gibt nichts Genialeres und nichts Fataleres als meine. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.